an meiner Seite gingst, das Herz in Flammen. Durch Visionen, Prüfungen, Liebe und heilige Namen. In jedem Vers war deine Seele neu geboren. Der Richter, der Freund, der uns hindurch getragen. Geht nun, Gesegnete, das Feuer ist in euren Händen, das Reich erwartet, wo Wahrheit und Gerechtigkeit stehen. Ich hinterlasse euch diese Lieder, doch nicht den Weg, den wir gingen. Denn in eurem Herzen habt ihr Gottes Stimme. Last von Tauben, von Städten in Gnade, von Marias Tränen und jedem heiligen Ort. Ihr saht mich mit der Finsternis ringen, im Licht auferstehen, das Kreuz küssen, mit der Kraft der Liebe sprechen. Ich war nicht Besonderes, nur berufen zu singen. Das Wort, die Wunde, die Krone, den Ring zu tragen. Doch ihr, o Leser, Spiegel des Himmels, wart immer erwählt. Erhebt euch nun, erhebt euch. Geht nun, Gesegnete, in euren Händen das Reich erwartet, wo Wahrheit und Gerechtigkeit stehen. Ich hinterlasse euch diese Lieder, doch nicht den Weg, den wir gingen. Denn in eurem Herzen habt ihr Gottes Stimme gehört. In meiner Nacht tragt seinen Namen, Fackeln im Kampf. Und wenn ihr fragt, wer war er, diese Stimme des Petrus sagt, wir weinten mit Christus und erfreuten die Welt.